Der letzte Punkt bereitete Marfa Petrowna übrigens wenig Sorgen. Sie war eine kluge Frau und folglich konnte sie in mir nichts anderes sehen als den liederlichen und lasterhaften Schürzenjäger, der gar nicht fähig ist, sich ernsthaft zu verlieben. Aber eine kluge Frau und eine eifersüchtige Frau sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und das ist eben das ganze Unglück. Übrigens, um unparteiisch über gewisse Menschen urteilen zu können, muss man sich zuvor von manchen vorgefassten Ansichten und von der alltäglichen Gewöhnung an die uns umgebenden Menschen und Gegenstände lossagen. Ich baue auf Ihr Urteil mehr als auf sonst eines. Und mit Recht. Vielleicht haben Sie schon viel Lächerliches und Unsinniges über Marfa Petrowna gehört. In der Tat, sie hatte manche lächerliche Angewohnheit. Aber ich will Ihnen offen sagen, dass ich den Kummer, den ich ihr bereitet habe, aufrichtig bedauere. Das dürfte wohl als Oraison funèbre für die zärtlichste Frau vom zärtlichsten Gatten genügen. Bei unseren Streitigkeiten schwieg ich meistens und war nicht gereizt, und mein gentlemanlike Benehmen erreichte fast stets seinen Zweck. Es wirkte auf sie und gefiel ihr sogar. Es gab auch Fälle, wo sie auf mich stolz war. Aber ihr Fräulein Schwester hat sie trotzdem nicht ertragen. Wie war es nur möglich, dass sie überhaupt riskierte, solch eine Schönheit als Gouvernante in ihr Haus zu nehmen? Ich erkläre es mir damit, dass Marfa Petrowna sich als feurige und empfängliche Frau ganz einfach selbst in ihre Schwester verliebte, buchstäblich verliebte. Nun ja, Avdotja Romanowna war ebenso. Ich begriff nur zu gut und auf den ersten Blick, dass hier das Spiel für mich gefährlich ernst werden könnte. Und was meinen Sie? Ich beschloss, sie überhaupt nicht anzusehen. Aber Avdotja Romanowna tat selbst den ersten Schritt, ob Sie es mir nun glauben oder nicht. Und auch das können Sie mir glauben, dass Marfa Petrowna in der ersten Zeit sogar böse wurde auf mich wegen meines hartnäckigen Schweigens, weil ich mich zu ihren ewigen und verliebten Äußerungen über Avdotja Romanowna gleichgültig verhielt. Ich begreife selbst nicht, was sie eigentlich wollte. Und selbstverständlich erzählte Marfa Petrowna alles Avdotja Romanowna, erzählte ihr meine ganze Vergangenheit. Sie hatte die unglückliche Eigenschaft, unsere ganzen Familiengeheimnisse allen zu erzählen und vor allem ständig über mich zu klagen. Wie hätte sie da eine so außergewöhnliche, neue und schöne Freundin damit verschonen sollen? Ich nehme an, dass zwischen ihnen überhaupt kein anderes Gespräch geführt wurde als über mich, und zweifellos bekam Avdotja Romanowna alle diese finsteren, geheimnisvollen Märchen zu hören, die über mich im Umlauf sind. Ich wette, dass auch Sie schon etwas Derartiges gehört haben. Ja, das habe ich. Luschin beschuldigt Sie, Sie hätten sogar den Tod eines Kindes verursacht. Ist das wahr? Tun Sie mir den Gefallen und verschonen Sie mich mit diesen Abgeschmacktheiten, wehrte Svidrigailow widerwillig und mürrisch ab. Wenn Sie es aber unbedingt wünschen, über diesen ganzen Unsinn Näheres zu erfahren, will ich Ihnen das ein anderes Mal erzählen.